haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Paranoia, erster Teil. Mein neuer Klient hieß Leo Ulrich und er wohnte in einer großen Überbauung mit vielen kleinen grünen Parzellen, einigen kleinen Läden und einer seltsamen Skulptur, die mitten auf einer Wiese stand und so aussah, als hätte jemand vergeblich versucht, eine Kuh zu modellieren. Ach, ich habe keine Ahnung, was diese Skulptur darstellen soll. Ich beachte sie seit Jahren nicht mehr. Niemand tut das, wenn er hier wohnt. Ich glaube, das war ein kluger Schachzug der Immobilienfirma. Man sieht sofort, wer hier wohnt und wer zum ersten Mal in der Gegend ist. Es würde mich nicht wundern, wenn das gefilmt wird. Womit wir beim Thema wären. Sie fühlen sich überwacht. Ich fühle das nicht nur, ich habe Beweise. Sie wissen, wer Sie überwacht. Nein, aber ich kann beweisen, dass es keine Einbildung ist. Ich leide nicht unter einer Paranoia, das ist real. Ja, das sagen auch die Leute, die unter einer Paranoia leiden. Das ist ein Punkt für Sie. Was aber sagen Sie, wenn im Internet Aufnahmen einer Kamera zu sehen sind, die direkt auf meinen Gartensitzplatz gerichtet ist? Jemand filmt Sie, während Sie sich sonnen. Ja, ich sonne mich so gut wie nie. Den Gartensitzplatz benutze ich nur zum Rauchen. Ein Jahr lang habe ich versucht, damit aufzuhören, aber diese E-Zigaretten sind kein richtiger Ersatz. Ja, und ganz aufzuhören schaffe ich einfach nicht. Aber ich rauche nie in der Wohnung. Riechen Sie es? Was? Ja, kein Rauch. Es riecht nach Putzmittel. Meine Mutter hat jahrelang als Putzfrau gearbeitet. Sie roch immer nach Putzmitteln. Ich mag den Geruch. Deshalb versprühe ich täglich Putzmittel. Ja, Sie können auch täglich die Wohnung putzen. Ah, ich könnte so vieles, aber ich mag nicht. Haben Sie versucht herauszufinden, wer die Kamera installiert hat? Nein, deshalb habe ich Sie engagiert. Ich möchte meine Ruhe haben. Können Sie mir die Kamera zeigen? Sie wurde abmontiert und das Video im Internet wurde gelöscht. Ja, dann haben Sie nichts mehr zu befürchten. Und ob ich das habe? Solange ich nicht weiß, wer mich beobachtet hat, lebe ich in Angst und Schrecken. Ich habe deshalb eine kleine Box gekauft, die Störsignale aussendet. Dieser Billigschrott aus China ist meist das Geld nicht wert. Das stimmt nicht. Heute wird praktisch alles in China hergestellt und weil Sie es in Europa verkaufen möchten, achten Sie auch auf die Qualität. Mein Sohn hat mir einen Kopfhörer bei diesem AliExpress bestellt. Es dauerte fast 2 Monate, bis er bei mir eintraf, aber die Qualität ist einwandfrei. Vermutlich stammt auch die Kamera, mit der Sie gefilmt wurden, von diesem Alibaba. AliExpress. Alibaba ist die Muttergesellschaft. Ich habe mich erkundigt, das ist alles seriös. Ja. Zeigen Sie mir den Blickwinkel, den die Kamera hatte. Ich habe eines der Videos auf meinem Computer gespeichert. Schauen Sie es sich an. Auf dem Video war der Gartensitzplatz von Herrn Ulrich zu sehen, sonst nichts. Ich machte mir eine Zeichnung und schaute mich draußen um. Es war nicht schwer, den Standort der Kamera zu finden. Es war eine Garage in direkter Nachbarschaft. Es war auch kein Problem, den Mieter der Garage ausfindig zu machen. Ich besuchte ihn am Abend in seiner Wohnung. Er hatte ein auffälliges Tattoo am Hals. Wer hat sich beschwert? Diverse Nachbarn und ein Mann, dessen Katze sich nicht mehr nach Hause getraut. Eine Katze, ja. Die Angst vor einer Videokamera hat? So etwas soll vorkommen. Tiere reagieren auf die Ängste ihrer Besitzer. Vor was hatten Sie Angst, Herr Alvarez? Ich habe vor niemandem Angst. Trotzdem haben Sie eine Überwachungskamera montiert. Ich habe die Kamera vor 2 Wochen abmontiert, auf Wunsch der Verwaltung. Weshalb haben Sie sie aufgestellt? Weil ich wissen wollte, ob jemand tagsüber ein Auto vor meiner Garage parkiert. Das könnte Ihnen doch egal sein, wenn Sie tagsüber arbeiten. Ist es mir aber nicht. Ich habe die Garage gemietet und niemand hat das Recht, den Vorplatz der Garage als Parkplatz zu benutzen. Bilder Ihrer Kamera wurden im Internet veröffentlicht. Ich weiß, das war ein Fehler. Ich habe anfänglich das Standardpasswort nicht geändert. Haben Sie die Täter mittels Videobeweis überführt? Nein, außer einem Handwerker hat niemand sein Auto abgestellt. Na, dann war die ganze Aktion ein Reinfall. Nein, ein voller Erfolg. So etwas zahlt sich langfristig aus. Wer die Kamera gesehen hat, denkt, dass noch immer eine Kamera installiert ist. Einfach viel kleiner. Sie scheinen ein wenig unter Verfolgungswahn zu leiden, Herr Alvarez. Ist das da hinten auch eine Kamera? Allerdings. Ich möchte wissen, ob jemand tagsüber in meiner Wohnung ist. Das ist mein gutes Recht. Sie könnten einfach die Tür abschließen. Ich habe im TV gesehen, dass das nichts nützt. Wer sicher sein will, muss Kameras aufstellen. Überall. Das kann mir die Verwaltung in meinen eigenen vier Wänden nicht verbieten. Ich ging zurück zu meinem Klienten. Noch bevor ich das Haus erreichte, sah ich, wie er mich mit einem Feldstecher beobachtete. Offenbar schienen die Nachbarn alle demselben Hobby zu frönen und sich gegenseitig zu beobachten. Die Kamera sollte nur den Parkplatz vor der Garage überwachen? So hat es mir Herr Alvarez gesagt, ja. Dann habe ich vielleicht doch etwas überreagiert. Was aber mache ich jetzt mit der Störbox? Können Sie sie nicht einfach zurückgeben? So einfach ist das nicht. Sie hat 499 Franken gekostet. Und jedes Jahr erhalte ich eine neue Box, die dann nur noch 299 Franken kostet. Wie funktioniert das Ding? Man muss sie direkt neben die Wohnungstüre stellen und dann ist man rund um die Uhr geschützt. Vor Einbrechern? Nein, vor Wanzen und Kameras. Aber jetzt, da es sich als Irrtum herausgestellt hat, benötige ich die Box nicht mehr. Ich möchte das Abo stornieren und die Box zurückgeben. Helfen Sie mir? Halte ich dafür 499 Franken? 100. Das ist wenig. Es ist ein beachtlicher Stundenlohn, wenn Sie sich beeilen. Kennen Sie die Adresse der Firma? Auf der Quittung steht eine Adresse in Grünwil. Da fahre ich immer gerne hin. Nur zu. Ich bleibe lieber hier und rauche draußen eine Zigarette. Ich nahm den Bus nach Grünwil. Als ich eine Stunde später vor dem Haus stand, dessen Nummer auf der Quittung vermerkt war, suchte ich vergeblich nach einer Klingel mit einem Firmennamen. Das triste Gebäude wurde hauptsächlich von Mietern mit ausländisch klingenden Namen bewohnt. Als ich die Namen mit meinem Handy knipste, schaute mir eine junge Frau dabei zu. Haben Sie sich auch so ein Ding andrehen lassen? Eine Störbox für 499 Franken. Meine Mutter ist voll drauf reingefallen. Der Mann, der bei ihr klingelte, sagte, dass auch Rentner von CIA und NSA überwacht würden. Mir hat sie zuerst nichts gesagt. Aber als sie bemerkte, dass sie ein Abo über 10 Jahre abgeschlossen hatte, kriegte sie Panik. Das kann ich gut verstehen. Ich vermute, dass das alles ein gigantischer Fake ist. Die wollen einfach die 499 Franken für die Box kassieren. Wahrscheinlich gibt's gar keine jährlichen Updates. Wenn die Betrüger 100 Boxen verkaufen, ist das kein schlechtes Geschäft. Ich habe im Internet keinen Hinweis auf solche Boxen gefunden. Das ist typisch. Die gehen von Haus zu Haus. Vermutlich suchen sie sich so Leute wie meine Mutter und sie aus. Ahnungslose, ältere Menschen. Ich habe keine Box gekauft. Aha. Dann sind Sie im Auftrag Ihres 120-jährigen Vaters hier? Werden Sie nicht unverschämt. Ich stehe nach wie vor voll im Berufsleben. Mein Name ist Philip Maloney. Ich bin Privatdetektiv. Und mein Name ist Amelie Frehner und ich bin mit Hugh Jackman verheiratet. Ist das nicht ein Schauspieler? Haben Sie Vorurteile gegenüber Schauspielern? Haben Sie Vorurteile gegenüber Privatdetektiven? Sind Sie tatsächlich echt? 100%. Sogar die Zähne sind noch fast alle vorhanden. Ich fahre jetzt zurück in die Stadt. Soll ich Sie begleiten? Ich bin mit meinem Wagen hier. Umso besser, nehmen Sie mich mit. Nur wenn Sie hinten sitzen, nicht rauchen, nicht sprechen und 20 Franken fürs Benzin bezahlen. Sie sind ja schlimmer als ein Taxi. Ha, da bezahlen Sie dreimal so viel und werden alle 10 Minuten gefragt, ob man abbiegen soll. Sie kennen den Weg in mein Büro auswendig. Ich werde Sie an einer Bushaltestelle rauslassen. Sie dürfen mir 3 vorschlagen. Da ich hungrig war, überlegte ich mir, an welcher Bushaltestelle die verlockendste Pizza auf mich wartete. Frau Frehner schien meinen knurrenden Magen bemerkt zu haben und nannte mir 3 Lokale, von denen ich noch nie etwas gehört hatte. Ich aß ein Stück Fleisch, das so saftig war wie die Rechnung, die folgte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Paranoia, 1. Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Paranoia, 2. Teil. Was bisher geschah? Herr Ulrich musste mit Schrecken feststellen, dass eine Kamera auf seinen Gartensitzplatz gerichtet war und Bilder der Kamera im Internet veröffentlicht wurden. Maloney findet rasch heraus, dass ein Nachbar lediglich seinen Parkplatz überwachen wollte. Maloneys Klient ist erleichtert, doch aus Angst hat er bei einem Haustürkauf eine teure Sicherheitsbox gekauft, die Maloney zurückbringen soll. Bei der angegebenen Adresse trifft Maloney auf eine weitere Kundin. Offenbar sind die Leute alle einem Betrüger aufgesessen. Am nächsten Morgen stellte ich die Box, die ich von meinem Klienten erhalten hatte, neben die Bürotür, schloss sie ans Stromnetz an und drückte den Einschaltknopf. Danach wunderte ich mich darüber, dass weder das Fernseh- noch das Radiosignal und auch nicht das Telefon gestört wurden. Offenbar wusste das Gerät ganz genau, welche Signale freundlicher Natur waren. Ich trank zwei Tassen Kaffee und danach widmete ich mich Frau Frehner, die mir die Box ihrer Mutter auf den Tisch stellte. Ich habe einfach keine Zeit für sowas. Ich auch nur, wenn mir die Zeit vergütet wird. Sind 50 Franken in Ordnung? Ich möchte 200 und dieser Preis ist nicht verhandelbar. Sie haben mich gestern in eines der teuersten Restaurants der Stadt gefahren. Was? Ja. Im Roten Esel kann man vorzüglich essen und es ist absolut Mid-Price. Ihr Mid-Price ist vermutlich etwas höher als meiner. Das sagt ausgerechnet jemand, der 200 Franken verlangt, um eine Box an den Verkäufer zurückzubringen. Was ich als nicht ganz einfach herausstellt. Oder haben Sie von Ihrer Mutter weitere Details erfahren? Einer Ihrer Nachbarn hat ebenfalls eine Box gekauft. Ich werde mit ihm reden. Christian Birrer. Meine Mutter möchte aber nicht, dass er erfährt, dass sie ebenfalls auf den Schwindel hereingefallen ist. Sie mag diesen Birrer nicht. Das ist egal. Wenn Sie noch 50 Franken drauflegen, werde ich so diskret wie möglich vorgehen. Wenn Sie so weitermachen, bleibt für meine Mutter nichts mehr übrig. 249 Franken plus die Abogebühr, die jährlich fällig geworden wäre. Also gut. Aber ich bezahle Sie nur, wenn Sie Erfolg haben. Ist das ein Deal? Ich nickte, auch wenn mir klar war, dass es ein miserabler Deal war. Denn wenn diese seltsamen Boxen tatsächlich von einem Betrüger stammten, war dieser vermutlich schon über alle Berge oder heckte eine neue Masche aus. Herr Birra war ein Pensionär, der ganz in der Nähe meines Klienten wohnte. Die Wohnung war vollgestellt mit alten Uhren. Diese Uhren haben eine beruhigende Wirkung auf mich. Ich glaube nämlich daran, dass das Ende der Welt damit beginnt, dass plötzlich Uhren stehen bleiben. Und solange es in Ihrer Wohnung jede Viertelstunde einen Höllenkrach gibt, fühlen Sie sich wohl. Man muss sich in der heutigen Zeit seine eigenen Wohlfühloasen schaffen. Was aber nicht leicht ist, denn die Geheimdienste sind überall. Sie fühlen sich beobachtet. Was heißt da fühlen? Seit Snowden wissen wir doch alle, was abgeht. Mich haben sie schon länger im Visier. Weil sie der Herr der Uhren sind. Ja, ich werde der Erste sein, der genau weiß, wann es mit uns allen zu Ende geht. Diese Uhren werden es mir weisen. Und deshalb ist der CIA hinter Ihnen her. Nicht nur der CIA. Alle. Ui. Ja, ich verzichte auf alles, was man hacken könnte. Kein Handy, kein Computer, keine Mikrowelle, nichts, was Daten sammelt und ins Netz steckt. Haben Sie deswegen die Box gekauft, die neben der Wohnungstüre steht? Der Verkäufer hat mir versichert, dass das Gerät externe Störungsquellen erkennt und unschädlich macht. Wie soll das funktionieren? Keine Ahnung. Wie sah der Verkäufer aus? Keine Ahnung. Wir haben nur über die Gegensprechanlage kommuniziert. Haben Sie nicht bezahlt? Doch, doch. Aber auch das lief so ab, wie ich es wünschte. Ich legte einen Umschlag mit dem Geld in den Lift und danach legte er die Box in den Lift und drückte den Knopf zu meinem Stockwerk. Sie haben dem Mann nicht getraut, aber ihm ein 500-Franken-Gerät abgekauft. Na? Fällt der Groschen langsam? Sie haben gar nicht vor, dieses Gerät zu benutzen. Natürlich nicht. Er gehört zu denen. Ich habe das Gerät in Alufolie gewickelt und es nicht an den Strom angeschlossen. Sie glauben, sie seien clever. Aber mich kriegen sie nicht. Da ich schon in der Gegend war, nutzte ich die Gelegenheit, meinen Klienten aufzusuchen. Ich war nicht weiter überrascht, dass ich ihn an seinem Gartensitzplatz antraf, wo er gerade eine Zigarettenkippe im Aschenbecher ausdrückte. Ich habe keine Ahnung, wie der Mann ausgesehen hat. Er hat mich angerufen und wir vereinbarten, dass er mir die Box vorbeibringt, nachdem ich den Betrag unten bei Olga hinterlegt habe. Wer ist Olga? Ja, sie führt einen kleinen Tante-Emma-Laden. Ist nur am Nachmittag jeweils 2 Stunden geöffnet. Hier in der Siedlung hat es viele ältere Menschen, die froh sind, dass sie das Nötigste bei ihr einkaufen können. Dann kennt sich der Verkäufer hier aus. Und wieso? Weil er Olga kennt. Nein, das habe ich ihm vorgeschlagen. Er hat die Box bei Olga hinterlegt, anstatt sie mir zu bringen. Das hat mich ein wenig geärgert. Ja, der Mann könnte Ihnen irgendetwas verkauft haben. Ja, das stimmt. Deshalb möchte ich ja auch, dass Sie die Box zurückbringen. Ich? Ja, aber Sie scheinen nicht gerade schnell zu arbeiten. Ja, hier in der Gegend wurden unzählige solche Boxen verkauft. Ja, dann müsste es doch einfach sein, ihn zu überführen. Es gibt doch sicherlich Überwachungskameras, auf denen er zu sehen ist. An dieses Material komme ich nicht ran. Da müssten Sie ihn bei der Polizei anzeigen. Mit der Polizei habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe vor 21 Jahren jemanden angezeigt und der läuft immer noch frei herum. Die Polizei ist nicht für Strafen zuständig, nur für die Verhaftung. Ich habe eine Doc-Serie gesehen, in der unschuldige Bürger plötzlich als Mörder vor Gericht standen, weil die Polizei Fehler gemacht hat. So etwas möchte ich nicht. Wir sind hier weder in den USA noch in einer Doc-Serie. Hier kann Ihnen höchstens passieren, dass Ihre Anzeige 21 Jahre lang unbearbeitet bleibt. Ich will mit der Polizei nichts zu tun haben. Suchen Sie nach diesem Betrüger und sorgen Sie dafür, dass er angeklagt wird. Ich versprach ihm, mein Bestes zu geben. Nachdem ich einige Anrufe getätigt hatte, wusste ich, wo Frau Frenners Mutter wohnte. Als ich vor dem Haus stand, beschlich mich eine düstere Ahnung. Diese wurde durch blinkende Polizeiwagen noch verstärkt. Sind Sie Philip Maloney? Wie kommen Sie darauf? Man hat mich vorgewarnt. Hm. Wenn in dieser Stadt jemand tot aufgefunden wird und eine Dritteinwirkung nicht ausgeschlossen werden kann, dann taucht garantiert ein Privatdetektiv namens Maloney auf. Was aber ist mit jenem Mann geschehen, dem ich immer begegne, wenn ein Mordopfer gefunden wird? Das sind Internas, Maloney. Ist er endlich in Pension geschickt worden? Nein. Hat man bei einem Test festgestellt, dass er nur noch als Parkuhr taugt? Nein. Was dann? Er ist im Mutterschaftsurlaub. Ist das nicht ein bisschen spät? Es ging nicht anders. An seiner Stelle würde ich jetzt sagen, die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Man darf das nicht wörtlich nehmen. Was, dass die Welt aus den Fugen ist? Das mit dem Mutterschaftsurlaub. Eigentlich hätte er ein halbjähriges Sabbatical zugute, nach so und so vielen Dienstjahren. Warum nur ein halbes Jahr? Er hätte 50 Jahre verdient. In der Verwaltung wurde der Abwesenheitsgrund 3b mit dem Abwesenheitsgrund 3p verwechselt. 3P ist Mutterschaftsurlaub. Da es nicht möglich war, dies rückgängig zu machen, hat man das halbjährige Sabbatical in einen doppelten Mutterschaftsurlaub umgewandelt. Er ist jetzt also doppelte Mutter. Nur auf dem Papier. Papier gibt es nicht mehr. Das ist heute alles im System. Und was im System ist, bleibt auch drin. Da kommt er nie mehr ohne Kinder raus. Jetzt übertreiben Sie nicht, Maloney. Wo ein Beamter ist, ist auch ein Weg. Apropos Weg, Sie könnten mich in das Haus reinlassen. Das geht nicht. Da liegt eine Leiche. Eine alte Frau? Nein, ein alleinstehender älterer Mann. Noch einer, der sich eine dieser seltsamen Boxen angeschafft hat. Wovon reden Sie, Maloney? Es ist höchste Zeit, dass Sie zu schärferem Geschütz greifen. Sagen Sie... Üble Sache, Maloney. Muss das sein? Es muss. Also gut. Üble Sache, Maloney. Und jetzt lassen Sie mich zu der Leiche. Das werde ich nicht tun. Sie sind ja noch schlimmer als der doppelte Mutterschaftsurlaub. Man hat mich vor Ihnen gewarnt. Zu Recht, wie es scheint. Aber ich lasse mich nicht provozieren. Ich habe ein Seminar in Deeskalationsstrategie erfolgreich abgeschlossen. Gratuliere. Sie sollten in den diplomatischen Dienst wechseln. Das werde ich nicht tun. Sie aber sollten jetzt endlich verschwinden. Dies ist ein Tatort. Wissen Sie, was das bedeutet? Für einen Moment wünschte ich mir das lebende Kreuzworträtsel zurück. Doch die Aussicht, auf eine doppelte Mutter zu treffen, hielt mich dann doch davon ab. Es war höchste Zeit herauszufinden, wer in dem Haus ermordet worden war. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Paranoia, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Paranoia, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah. Melonys Klient fühlt sich unwohl, weil im Internet ein Video aufgetaucht ist, das Bilder von seinem Gartensitzplatz zeigt. Meloni findet heraus, dass ein Nachbar seine Garage überwachen wollte. Die Erleichterung mischt sich bei Melonys Klientin mit dem Ärger, ein teures Störgerät gekauft zu haben. Es stellt sich heraus, dass in der Nachbarschaft viele solcher Geräte verkauft wurden, auch in einem Haus, in dem eine Leiche aufgefunden wird. Der seltsame Störsender stand noch immer in meinem Büro. Ich rief unzählige Hotlines an, doch niemand schien je etwas von diesem Gerät gehört zu haben. Schließlich erbarmte sich eine Firma und schickte mir einen Spezialisten. Dieser entpuppte sich als weiblich und überaus ansehnlich. Sie schraubte das Gerät auf und schüttelte den Kopf. Das ist kein Störsender. Was ist es dann? Das da ist ein kleines Mikrofon und das da ein Mikrochip. Und dieses Teil hier benutzt man, um kleinere Mengen an Daten hochzuladen. Ja, wohin werden diese Daten geladen? Vermutlich ins Internet, auf irgendeinen Server. Was für Daten könnte dieses Gerät sammeln? Es muss etwas mit dem Mikrofon zu tun haben. Ich vermute, dass das Gerät geräuschsensitiv ist. Es schaltet sich nur bei bestimmten Geräuschen ein. Muss man es deshalb neben die Wohnungstüre stellen? Steht das so in der Bedienungsanleitung? Es gibt keine Bedienungsanleitung. Ich kann versuchen, die Daten abzufangen. Vielleicht komme ich auch so an die Serveradressen. Nur zu. Versuchen Sie es. Ja, das kostet 300 Franken. Was? Mindestens. Ja, ich schlage Ihnen vor, dass Sie anstelle eines Honorars das Gerät behalten dürfen. Was soll ich damit? Ja, Sie könnten es zu Weiterbildungszwecken einsetzen. Das ist ein ziemlich primitives Gerät. Das kann Ihnen ein Student in kürzester Zeit zusammenbauen. Aber der Student kann nicht sagen, wozu es hergestellt wurde. Also gut. Ich benötige eine Kabel und Software. Ich komme in einer Stunde zurück. Wie so oft, wenn man sich auf einen gemütlichen Nachmittag mit einer schönen Frau freute, kam etwas dazwischen. Genau genommen Frau Frehner, die alles andere als erfreut darüber war, dass ich das Gerät ihrer Mutter noch immer nicht zurückgebracht hatte. Fast gleichzeitig traf auch die Informatikspezialistin ein. Hat dieser Nachbar auch eine Störbox gekauft? Ja, meine Mutter hat sie ihm empfohlen. Ist meine Mutter etwa in Gefahr? Ja, das versuchen wir gerade herauszufinden. Ich glaube, es klappt. Ich kann die Signale abfangen. Was für Signale? Was machen Sie mit der Störbox? Das ist keine Störbox. Nicht? Ist sie gefährlich? Sendet sie etwa gesundheitsgefährdende Strahlen aus? Signale, keine Strahlen. Wieso tut die so arrogant? Sie arbeitet und wir stören sie dabei. Sie könnten die Zeit nutzen und den Verkäufer ausfindig machen. Das werde ich tun, ja. Wann? Sobald sie hier fertig ist. Und wie lange dauert das? Wenn Sie weiter rumquatschen, doppelt so lange. So was muss ich mir echt nicht bieten lassen. Also Maloney, was haben Sie jetzt vor? Ich gehe zu Olga. Wer ist Olga? Sie besitzt einen Tante-Emma-Laden in der Siedlung, in der ihre Mutter wohnt. Ach, die? Ist doch alles viel zu teuer. Ich gehe einmal die Woche nach Deutschland und kaufe da auch für meine Mutter ein. Ich mache erst weiter, wenn es hier ruhig ist. Wir sollten jetzt gehen. Was? Zu dieser Olga? Was soll ich denn da? Ach, gehen Sie allein. Ich muss arbeiten. Ich auch. Frau Frehner ging überraschend wortlos. Frau Czarner zeigte mir eine halbe Stunde später die Daten, die sie abfangen konnte. Es war eine hübsche Liste. Danach fuhr ich zu Olga, die sich sehr gut an den Mann erinnern konnte, der eine Störbox für meinen Klienten bei ihr hinterlegt hatte. Ich bat die Computerspezialistin um Unterstützung. Voller Tatendrang klingelte ich bei jenem Mann, der den Fall ins Rollen gebracht hatte. Er führte uns stumm in seine Wohnung. Ich warte schon den ganzen Morgen darauf, dass die Polizei klingelt und mich befragt. Weil Sie genau wissen, wer den Mann in der Nachbarschaft getötet hat? Nein, weil alle befragt werden, die etwas wissen könnten. Sie wissen eine ganze Menge. Auf der Box sind Fingerabdrücke. Aber nicht meine. Weil Sie Handschuhe trugen. Fingerlinge sind viel praktischer. Ich tippe auf einen IQ knapp über Zimmertemperatur. Was? Sie haben soeben zugegeben, diese Boxen zu verkaufen. Ich habe überhaupt nichts zugegeben. Ich bin kein Mörder. Aber Sie kennen den Mörder. Ich konnte doch nicht ahnen, dass es so enden würde. Haben Sie das Gerät entwickelt? Nein, damit kenne ich mich nicht aus. Ich bin für den Vertrieb zuständig. Sie nutzen die Ängste älterer Menschen schamlos aus. Ich finde seit Monaten keinen Job. Ich musste etwas tun. Das Gerät zeichnet minutiös auf, wann eine Wohnungstüre geöffnet und geschlossen wird. Daraus lässt sich ein Pattern ableiten. Ein was? Ein Muster. Wie gesagt, ich kenne mich da zu wenig aus. Sie lügen. Sie kennen sich sehr gut aus. Ihre Wohnung ist voll von Überwachungselektronik. Weil ich niemandem traue. Ihnen sollte man zuletzt trauen. Wie viele Geräte haben Sie verkauft? 30 Stück. Und wie viel erhalten Sie pro Stück? 200 Franken. 6000 Franken für diesen Schrott? Das ist kein Schrott. Es ist ein primitives Aufzeichnungsgerät, das nur ein paar Daten online übermittelt. Gemacht für Einbrecher, die ungestört Wohnungen alter Menschen ausrauben möchten. Offenbar ist gestern etwas schief gelaufen. Damit habe ich nichts zu tun. Ich werde der Polizei alles sagen, was ich weiß. Aber ich kenne die eigentlichen Hintermänner nicht. Ich hatte nur Kontakt zu einem Mann. Wie sind Sie eigentlich so schnell auf mich gekommen? Olga war so nett. Ihr Tattoo hat ihr mächtig imponiert. Das war mein Dilemma. Ich musste die Geräte an der Wohnungstür verkaufen, anders ging das nicht. Aber da bestand natürlich das Risiko, dass man mich wieder erkennt. Zum Glück sehen ältere Menschen nicht mehr gut und viele vergessen auch ziemlich rasch, wie jemand ausgesehen hat. Olga hat sie nicht vergessen. Sie sagte mir, dass sie mit ihr geflirtet haben. Das hat sie bemerkt? Ja. Sie können ja aus dem Gefängnis Liebesbriefe schreiben. Es gibt Frauen, die fahren auf so etwas voll ab. Wie genau funktioniert die Box? Das habe ich Ihnen doch schon erklärt. Nicht ganz, aber fast. Es kann doch nicht so banal sein. Der Clou ist, dass das Gerät aufzeichnet, ob der Schlüssel im Schloss gedreht wird oder nicht. So erkennt man, wer immer mal wieder die Tür offen lässt. Die Einbrecher müssen nicht einmal einbrechen, sie können einfach hineinspazieren. Wenn jemand regelmäßig vergisst abzuschließen, ist es ein leichtes reinzukommen. Vermutlich würden einige Leute nicht einmal bemerken, dass sie bestohlen werden. Oder sie beschuldigen die Leute, die sie besuchen. Es ist perfid. Perfid ist, wenn ein motivierter, junger Mann keine Arbeit findet. Im Gefängnis können Sie sich umschulen lassen. Muss ich dafür tatsächlich ins Gefängnis? Ich bin nicht vorbestraft. Das sollen andere entscheiden. Sie sollten sich bei der Polizei melden und eine Liste mit all Ihren Kunden erstellen. Kennen Sie den Mann, der Ihnen die Geräte besorgt hat? Ja, aber ich weiß nicht, ob er mir seinen richtigen Namen gesagt hat. Wohl kaum. Es sind nicht alle Verbrecher so bescheuert wie Sie. Ich bin nicht bescheuert. Diese Olga hat das sofort erkannt. Ach was, die steht auf Tattoos und Muskeln. Ich bevorzuge Männer mit Grips. So etwas hört unser eins gerne. Allerdings wollte sie dann doch nicht mit mir essen gehen. Im Laufe der Ermittlungen konnte eine Diebesbande dingfest gemacht werden. Mein Klient schickte mir ein Foto seiner Wohnung, die er mit Alufolie ausgekleidet hatte, um gegen zukünftige Angriffe des CIA oder wem auch immer gewappnet zu sein. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Paranoia, dritter und letzter Teil.